الأسئلة هذه، الأسئلة هذه. لكن أنا أحب إلي أظن يعني لأن أفضل إنه غير يعني. أي نعم. طيب لا بأس إن شاء الله. نحن نريد أن نتكلم شيئا ما عن التوحيد. والتوحيد كما يعلم الجميع أنه أعظم شيء اهتم به الرسل. Also wir möchten über Tauhid sprechen und Tauhid, das ist das, wie ihr wisst oder wie die meisten von euch wissen, dass das das gewaltigste von den Dingen ist im Islam. وهو أعظم ما أمر الله به. Und das ist das gewaltigste, was Allah uns befohlen hat. وكل الأنبياء أفنوا أعمارهم في الدعوة إلى التوحيد. Und alle Gesandten und Propheten haben mit dem anbegonnen ihre Dawa. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم مكث في مكة أكثر من 13 سنة يدعو إلى التوحيد. Und der Prophet صلى الله عليه وسلم hat 13 Jahre lang in Mekka nichts anderes als auf Tauhid aufgerufen. وكان عليه الصلاة والسلام يهتم بالتوحيد حتى في المدينة، لكن في مكة كان اهتمامه أعظم. Und der Prophet صلى الله عليه وسلم hat sogar in Medina auch auf den Tauhid aufgerufen. Aber in Mekka hat die größere Aufmerksamkeit dem Tauhid gegeben. وكان آخر يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينهى عن إقامة المساجد على القبور. لأن هذا يسبب في الوقوع في الشرك. Und eines der letzten der Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam in seinem Todesbett von denen war, dass er gesagt hat, beziehungsweise dass er gewarnt hat vor dem Erbauen der Moscheen auf den Gräbern. Denn das ist ein Grund und eine Sache, die in den Schirk verfallen lässt. Das ist der Grund, dass, dass man die Leute angebetet hat, weil man die Gräber erbaut hat. فكما قلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول شاء الله وشئت يا رسول الله. Und wie wir sagten, und der Prophet صلى الله عليه وسلم hatte einmal eine Person gehört sagen, was Allah will und was du willst. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. Und der Prophet صلى الله عليه وسلم wurde wütend. وقال له أجعلتني لله ندا. Und er sagte zu ihm, hast du mich Allah gegenüber zu einem Partner gemacht oder Teilhaber? So sage, was Allah, dass du, also hast du mich Allah, zu Allah als einen Partner gemacht, dass du sagst, was Allah will und du? Sag, was Allah will und dann, was du willst. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wurde sehr heftig böse. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتساهل أمر أبدا في أمر الشرك. Und er hat war nie einer der in der Angelegenheit des Schirks يعني die Sache locker gesehen hat. War sehr streng in dem und strikt. وهكذا بقية الأنبياء كما قلنا أفنوا أعمارهم في الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك. Und so ist es auch in Bezug auf die übrigen Propheten. Sie haben ihre Sache aufgebaut auf der Grundlage des Tauhid. منهم نبي الله نوح. Von ihnen sind oder ist der Gesandte Allah, der Prophet Allahs Nuh. لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما. Er verweilte bei seinem Volk 1000 Jahre weniger 50. يدعو إلى التوحيد. Aufrufen zum Tauhid. 950 Jahren rief er zum Tauhid auf. Versteht ihr das Wort Tauhid? Nein, kann er das bitte erkennen? Ja, kannst du, yani, tastati an tu fahimna, yani, taban, tastati an. Tauhid, wortwörtlich übersetzt, kommt von Wahid, eins. Tauhid heißt eins machen. Allah eins machen. Yani, ifradullah bil-ibadah. Ifradullah bil-ibadah heißt, dass Allah einzigartig in der Anbetung machen. Das heißt, dass man nur Allah als einzigen anbetet. هذا معنى التوحيد. Das ist die Bedeutung, das ist der Kern der Bedeutung von Tawhid. والشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله. Und Schirk ist das Gegenteil, das ist, dass man von der Ibadah, der Anbetung, etwas widmet für jemand anderen neben Allah. كمن يعني يدعو غير الله يقول يا سيدي يا تيجاني يا بدوي يا عبد القادر يدعو غير الله يستغيث بغير الله يطلب المدد من غير الله. Wie jemand der einen Toten oder irgendjemanden aufruft und sagt, oh du, hilf mir, irgendeinen Heiligen oder so, den es nicht gibt oder der ein Esel ist, und er sagt, hilf mir und Tijani oder wie heißt der? Diese Awliya, es gibt tausende von denen, ja, überall in jedem Land. Und sie sagen, das ist ein rechtschaffener Freund Allahs. فالشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله. من صرف شيء من العبادة لغير الله فقد أشرك. Und Schirk ist demnach das das Spenden oder das das Widmen von gottesdienstlichen Handlungen für jemand anderen als Allah. والعبادة ليست هي الصلاة فقط. Und عبادة, das gottesdienstliche Handlung ist nicht nur das Gebet. العبادة كما قال العلماء يعني تدخل فيها الدعاء ويدخل فيها كل الأعمال الصالحة. Und die Ibadah ist eben nicht nur das Gebet, sondern in das gehen auch das Bittgebet ein und alle rechtschaffenen Taten. عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. أعيد مرة أخرى كلمة بكلمة. العبادة اسم جامع. عبادة ist ein Wort. Für ein Name, der ein Sammelbegriff, ne? لكل ما يحبه الله. Für alle Dinge, die Allah liebt. ويرضى. Und zufrieden ist. من الأقوال والأفعال والأعمال. Von den Aussprüchen und Taten und den أقوال والأفعال والأعمال. الظاهرة والباطنة. الظاهرة والباطنة. Der offenkundigen und den verborgenen. الباطنة التي تكون بالقلب. Das heißt, das, was mit dem Herz passiert, das sieht man nicht, aber du hast die Absicht oder irgendwas, was du in deinem Herz machst. فالدعاء عبادة. So ist zum Beispiel das Bittgebet eine Ibadah, eine gottesdienstliche Handlung. فإذا دعوت الله سبحانه وتعالى فقد عبدته. Und wenn du Allah anrufst, so ist Dua machst, so ist das, so hast du ihn angebetet. فإذا دعوت غيره فقد وقعت في الشرك. Und wenn du einen anderen aufgerufen hast oder zu ihm Dua gemacht hast, so bist du in den Schirk verfallen. إذا صليت لله فقد عبدته. Und wenn du zu Allah gebetet hast, so hast du Ibadah gemacht, so hast du ihn angebetet. وإذا صليت لغير الله فقد وقعت في الشرك. Wenn du jemand anderen angebetet hast, so bist du in den Schirk verfallen. مثل الذي يصلي من أجل الناس. مثل الذي يصلي من أجل الناس. Das Gleichnis dessen, der betet wegen den Menschen. Dass sie ihn sehen. Ja, er beabsichtigt damit, dass man ihn sieht. Wenn du für Allah opferst, schlachtest, dann hast du Allah angebetet. Und wenn du geopfert hast, für ein Grab oder den Wali, der darin sein sollte, so hast du Schirk begangen. Und über das wird inshallah auch die Rede sein. Hier beabsichtigt der Sheikh, er sagt, wir wollen nur sagen, dass alle Propheten, sie haben ihre Sache aufgebaut auf dem Tawhid, auf das Aufrufen zum Tawhid und Warnen vor dem Schirk. Und Allah sagt im Koran, oder es heißt in der Übersetzung, und zu Ad wurde ihr Bruder Hud entsandt. Ja, Ad ist das Volk von Hud. Und er wurde zu ihnen entsandt und er sagte zu ihnen, sie sollen Allah dienen, denn sie haben keinen anderen Gott außer ihn. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره und zu den Thamud أيضا شعب شعب Thamud ist auch ein Volk قوم. Zu dem wurde ihr Bruder Salih entsandt Salih der auch zu ihnen gesagt hat dient Allah ihr habt keinen Gott neben ihm وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره und Madian ist auch ein Volk, zu denen wurde Shu'aib entsandt. Alayhi salam. Er hat ihnen auch gesagt, dient Allah, denn ihr habt keine Gottheit außer ihm. فكل الأنبياء دعوا إلى التوحيد. So haben alle Propheten zum Tawhid aufgerufen. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يأمر الناس بالصلاة. Der Prophet صلى الله عليه وسلم in Mekka, er hat die Menschen nicht zum Gebet aufgefordert. حتى الخمر في مكة لم تحرم. Sogar Alkohol wurde in Mekka nicht verboten. الربا ايضا لم يحرم. Der Zins auch wurde nicht verboten in Mekka. كثير من المحرمات يعني لم تحرم في مكة. Viele von den verbotenen Dingen im Islam wurden in der Zeit von Mekka nicht verboten. وكذلك كثير من الواجبات لم تجب في مكة. Und auch viele von den Pflichtsachen im Islam wirst du in der Zeit von oder in der mekkanischen Periode nicht vorfinden. War noch nicht Pflicht. الصلاة فرضت قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث. Das Gebet wurde zwei Jahre vor der Hijra als Pflicht gemacht. سنتين أو ثلاث. وهكذا بقية العبادات. Zwei oder drei Jahre vor der Hijra. Und so ist es mit den anderen, den übrigen gottesdienstlichen Handlungen. Die wurden erst später als Pflicht gemacht. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن. Und als der Prophet صلى الله عليه وسلم معاذ nach Jemen entsandte. قال له Er sagte zu ihm, إنك تأتي قوما أهل كتاب. Du wirst an ein Volk geraten, die sind die Leute von der Schrift. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. So soll das erste sein, auf das du sie aufrufst, Schahade zu bezeugen, dass es keine Gottheit gibt außer Allah und dass Muhammad sein Gesandter ist. فإنهم أجابوك لذلك. Und wenn sie dir dementsprechend, das heißt dir dem nachkommen, wenn die, sie das akzeptieren, benachrichtige sie, dass Allah ihnen fünf Gebete tags und nachts über als Pflicht auferlegt hat. Und wenn sie auch dir dem in dem nachkommen, also sie das akzeptieren, فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة. So sag ihnen, dass Allah als Pflicht auferlegt hat صدقة zu geben. تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. Das von den Reichen von ihnen genommen wird und zurückgegeben wird zu den Armen. قال وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أعيد مرة أخرى. هذه ما في داعي لترجمها طويلة شوي. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Und er sagte weiter, so fürchte und er sagt und wehe dir vor der Dawa, vor dem Bittgebet des ungerecht Behandelnden, denn zwischen ihm und Allah. Behandelten. Wenn du sagst Behandelnden, dann ist es eher. Behandelten. Ja. Unterdrückten. Den Unterdrückten. Also wehe dir vor dem Bittgebet des Unterdrückten. Das heißt nicht, dass er irgendwie etwas macht, dass er vielleicht von den Reichen zu viel nimmt. Oder so, weißt du? So fürchte und wehe dir vor dem Bittgebet des Unterdrückten, denn zwischen ihm und Allah gibt es keinen Vorhang. Das heißt, Allah akzeptiert seine Dua. فلماذا يكون التوحيد هو أول شيء وأول واجب وقبل كل الواجبات؟ Und wieso ist es so, dass der Tawhid nun vor jedem dieser gottesdienstlichen Handlungen und der Pflichten kommt. لأنك إذا لم تحقق التوحيد لا تدخل الجنة. Weil es ist so, dass wenn du den Tawhid nicht richtig machst und korrigierst und so machst, wie er sein soll, dann wirst du nie in das Paradies eingehen. وإذا كنت يعني لا تقع في المعاصي وليس عندك ذنوب وليس عندك معاصي لكنك لم تحقق التوحيد فلا يمكن أن تدخل الجنة. Und auch wenn du nie Sünden machst und du machst keine schlechten Dinge und so, aber du korrigierst dein Tawhid nicht. Richtig. Du machst ihn nicht richtig. Dann wirst du niemals in das Paradies eintreten. ولو أنك والعياذ بالله وقعت في الشرك فلا تنفعك عبادة ألف سنة. Und auch wenn du zum Beispiel in den Schirk verfallen würdest, so würde dir nicht mal die Ibadah, die gottesdienstliche Handlungen von 1000 Jahren helfen. حتى لو حججت 20 30 مرة. Auch wenn du 20 30 Mal Hajj gemacht machen würdest. حتى لو كنت تتصدق بالملايين في سبيل الله. Auch wenn du mit Millionen für die Sache Allahs spenden würdest. لا ينفعك هذا إذا وقعت في الشرك. Es würde dir nichts nützen, wenn du in den Schirk verfallen. فالله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك أبدا. Denn Allah سبحانه وتعالى vergibt den Schirk niemals. إن الله لا يغفر أن يشرك به. Denn wahrlich Allah vergibt den Schirk nicht, vergibt nicht, dass man ihm gegenüber Schirk macht. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Doch vergibt er, was darunter ist, wenn er will. كل المعاصي هي تحت مشيئة الله. Jeder Sünder ist unter der Angelegenheit Allahs. إنشاء الله سبحانه وتعالى عدبك بعدله. Das heißt, jeder Sünder ist unter dem Willen Allahs. Wenn er will, so bestraft er seinen Diener. بعدله. Mit Gerechtigkeit. وإن شاء غفر لك بفضله. Und wenn er will, so wird er ihm vergeben mit seiner Gunst. إلا الشرك. Außer den Schirk. الذي يقع في الشرك هو خالد مخلد في نار جهنم. Der in den Schirk verfällt, das ist derjenige, der in das Höllenfeuer eingehen wird und für immer und ewig darin verweilen wird. كما قال عيسى لبني إسرائيل. Wie Isa alayhi salam für die Kinder von Israel, von Jakob sagte. قال لهم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Er sagte zu ihnen: Wahrlich, derjenige, der Schirk gegenüber Allah macht, so hat Allah ihm das Paradies verboten gemacht. فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Und er hat gesagt, so hat Allah ihm das Paradies verboten gemacht und sein Ende oder sein Bleibe ist das Feuer. فلو كان عندك توحيد. Und wenn كيف ولو. فلو كان عندك توحيد. Und wenn bei dir nun der توحيد vorhanden ist. وعندك عبادات قليلة. Und bei dir aber nur wenig an gottesdienstlichen Handlungen vorhanden sind. فالله سبحانه وتعالى يقبلها. So wird sie Allah akzeptieren. ولعل الله يغفر لك ذنوبك. Und auf das Allah dir deine Sünden vergibt. وتكون إن شاء الله من أهل الجنة. Und du wirst إن شاء الله von den Leuten des Paradiesgartens sein. أما لو وقعت في الشرك. Aber im Gegensatz, wenn du in den Schirk fällst. حتى لو قمت بجميع العبادات. Auch wenn du mit allen Ibadat, gottesdienstlichen Handlungen aufkommen würdest. وتركت جميع المحرمات. Und alle verbotenen Dinge lassen würdest. ولكن وقعت في الشرك. Aber du hast den Schirk innen. Du hast Schirk. فالله لا يغفر لك ابدا. So wird Allah dir niemals verzeihen. وتكون في النار مع فرعون وهامان وقارون. So wirst du in der Hölle sein mit Pharaon und Harun und Haman. واليهود والنصارى. Und den Juden und den Christen. لا تخرج من النار ابدا. Du wirst niemals aus dem Höllenfeuer entrinnen. والذي عنده توحيد. Und derjenige, bei dem توحيد vorhanden ist. وعنده ذنوب كثيرة. Und er hat zahlreiche Sünden. إذا دخل النار. Wenn er in das Höllenfeuer eintritt. فهو يخرج منها بعد أن يمكث في النار ما شاء الله يخرج من النار. So wird er aus dem eines Tages, wenn Allah will, austreten. Wenn Allah will. بعد مدة. Nach einer gewissen Zeitspanne. لا نعرف. بعد شهر أو سنة أو يوم أو سنوات أو قرون لا نعرف متى يخرج. Wir wissen nicht, ob das ein Tag ist oder eine Woche, ein Monat, Jahre oder Tausende von Jahren und Epochen. ولكنه يخرج قطعا. Aber er wird bestimmt austreten. ما دام موحد. Wenn er ein Muwahhid ist, das heißt jemand, der Tawhid innehat. يخرج برحمة الله. Er wird austreten aus dem Höllenfeuer mit der Barmherzigkeit von Allah. أو بشفاعة أحد الشافعين. Oder mit der Fürsprache einer der Fürsprechenden. بإذن الله. Mit der Erlaubnis von Allah wiederum. أو يخرج من أواخر من يخرج من النار أو يخرج في الدفعات الأخيرة التي تخرج من النار. Oder er wird herauskommen von einem von den yani a'id marra ukhra aw yakhruj min an-nar fi ad-dufu'at al-akhira allati yukhrijuha Allah subhanahu wa ta'ala bi yadihi oder er wird austreten und er wird von denen sein von den letzten der Gruppen die aus dem Höllenfeuer heraustreten herauskommen durch das herausnehmen mit der Hand Allahs. Allah wird sie erretten aus dem Höllenfeuer mit seiner Hand. Und wenn er von den Leuten der Sajda ist, der Niederwerfung und des Gebetes ist, das heißt jemand, der, auf sein, der sich um sein Gebet gekümmert hat zu seinen Lebzeiten, so werden ihn die Engel herausnehmen aus dem Höllenfeuer, wegen den und sie werden sie erkennen an den Zeichen der Spuren der Niederwerfung. Wegen den Spuren der Niederwerfung. Ja, wegen der Spuren der Niederwerfung. Wegen denen werden sie sie herausnehmen. Was wir sagen wollen ist, er wird ein Muwahid, jemand, der den Tawhid korrekt hat, der wird nicht für immer und ewig im Höllenfeuer bleiben. Damit ihr auf jeden Fall die Wichtigkeit des Tawhid kennt und die Gefahr vom Verfallen des Schirks. Und heute hören wir viele Menschen in dieser Zeit. Sagen Shafa'a, o Gesandter Allahs. Gerne Fürsprache. Mach Fürsprache für mich, o Gesandter Allahs. يطلبون الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Sie bitten die Fürsprache von dem Gesandten Allah صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم الآن هو ميت. Und der Prophet صلى الله عليه وسلم ist jetzt im Moment, wir wissen, tot. وهو لا يستطيع الشفاعة. Und er kann nicht fürsprechen. وحتى يوم القيامة لا يشفع إلا بإذن الله. Und er wird nicht mal يوم القيامة Fürsprache halten können, es sei denn mit der Erlaubnis von Allah. فلا يستطيع كيف تطلب منه الشفاعه كيف تطلب الشفاعه من الرسول صلى الله عليه وسلم wie kannst du nun von dem Propheten صلى الله عليه وسلم die Schafa'a verlangen بدل ان تسال الله مباشره anstatt dass du Allah direkt fragst تقول يا شفاعه رسول الله sagst du o Gesandter Allahs gib mir هذا جهل هذا جهل das ist Unwissenheit هذا شرك das ist Schirk Leute das ist Schirk فيجب على الانسان ان يحذر من هذه الكلمات so soll der Mensch sich schützen vor diesen Sachen, vor diesen Worten. Oder diejenigen, die dem Gesandten Allah um Hilfe bitten. Sie rufen ihn an. Ja, sie anrufen. Anflehen. Anflehen, also in schweren Zeiten und Not, sagen sie, oh, ja, Rasulullah. يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهو لا يمكن ولا لا يمكنه عليه الصلاة والسلام أن يغيثهم. يا، und ihm ist es nicht möglich, dass er ihnen helfen kann. لأنه قد مات عليه الصلاة والسلام. Weil er gestorben ist, صلى الله عليه وسلم. وهو حي في قبره حياة أخرى. Und er ist im Grab lebendig mit einem anderen, auf eine andere Art. Mit حياة أخرى. نعم. وفي يوم القيامة، في يوم القيامة يأذن الله لا يستطيع الشفاعة إلا بعد إذن الله. Und يوم القيامة wird er keine Fürsprache halten können, es sei denn mit der Erlaubnis von Allah. فلا بد أن نفهم هذا ولا بد أن نحذر من الشرك. So müssen wir dies wissen und begreifen und wir müssen vor dem Schirk warnen und uns in Warn und Schutz nehmen. بل يوجد من الناس من يعتقد أن الأولياء يعلمون الغيب. Es gibt sogar Menschen oder es gibt unter den Menschen welche die glauben dass يعتقدون أن الأولياء يعلمون الغيب. Sie denken, dass die Awliya, die Freunde Allahs, die Nahen Allahs, dass sie das Verborgene kennen. Und sie fragen die Sahara und Musha'widin und das sind die Zauberer und Vorhersager. Und? Musha'wid, هو يأتي بأشياء هكذا غريبة. بيقول لك اجعل شيء شعوذة يعني. مثل السحر. Magier und Zauberer. Magier und Zauberer. يذهبون إليهم يطلبون منهم التعرف على المستقبل. Die gehen zu denjenigen und bitten sie um Anerkenntnis. Erkenntnis der Zukunft. لا أحد يعرف ماذا سيكون بعد دقيقة إلا الله تعالى. Keiner kennt Oder keiner weiß, was passieren wird nach einer Minute, außer Allah. لا أحد يعرف. Keiner weiß es. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. Nicht mal der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم, er wusste die, das, er kannte das Verborgene nicht. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لما خرج في غزوة أحد. لو كان يعرف أنه سيهزم في غزوة أحد عليه الصلاة والسلام لما خرج في غزوة أحد. Und wenn der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم das Verborgene gekannt hätte, so wäre er nicht rausgegangen für die Schlacht von Uhud. التي قتل فيها 70 صحابي. In dem 70 der Sahabi getötet wurden. لو كان يعلم الغيب لما خرج في هذه الغزوة. Wenn er das Verborgene nun kannte, wäre er niemals herausgegangen und hätte gekämpft, weil sie eine Niederlage erlitten haben. وكذلك الجن لا تعلم الغيب. Und auch die Jinn, die wissen auch nicht das Verborgene. فالذي يذهب إلى الكاهن. Und wer nun zu einem Wahrsager geht. ويطلب منه التعرف على المستقبل. Und er von ihm verlangt, dass er ihn in Kenntnis setzt über das über die Zukunft. So ist das Schirk. Wie dies der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم gesagt hat. Und wie wir sagten, Allah wird den Schirk niemals verzeihen. Außer wenn der Mensch davor danach bereut von diesem Schirk. إذا تاب الإنسان فالله يغفر الذنوب جميعا. إذا تاب الإنسان فإن الله يغفر الذنوب جميعا. Also wenn der Mensch bereut, dann Allah wird ihm alle Sünden vergeben. إذا تاب. Wenn er bereut. ولكن إذا مات على الشرك. Aber wenn er auf dem Schirk stirbt. فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا يغفر الله له أبدا. أبدا. Dann wird ihn Allah nie vergeben, niemals. حتى لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له. لا يمكن أن يشفع له. Auch wenn Prophet صلى الله عليه وسلم für ihn die Schafa'a wollte, wird es nie die Schafa'a für ihn geben. لأن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. Denn den Ungläubigen wird nicht die Fürsprache der Fürsprecher zuteil. هكذا كنا. عمل قليل في سنة خير من اجتهاد في بدعة. Eine kleine Tat auf der Sunna ist besser wie der Entscheid, eine Bid'a zu machen. Also die viele Sachen. خير عمل قليل في سنة خير من اجتهاد في بدعة يعني خير من عمل كثير في بدعة. Die kleine Tat auf einer Sunna oder die kleine Sunna zu befolgen oder der wenige Taten wenige Taten der Sunna zu befolgen ist besser als sich für eine Bidah zu entscheiden. لا حول ولا قوة. لحظة اجتهاد هو يعني. يعني قل كلمة مرة أخرى. قل كلمة مرة أخرى. عمل قليل في سنة. Wenig Taten auf der Sunna sind besser als viel Abmühung auf der Bidah. يعني إنسان مثلا يصلي الليل كله. لكن على بدعة. Wenn zum Beispiel ein Mensch die ganze Nacht betet, aber auf der Bidah nach also eine Erneuerung. هذا لا يقبل الله منه. Allah wird es nicht akzeptieren. ولكن لو إنسان صلى بعد صلاة العشاء صلى الشفع والوتر على السنة. Denn aber wenn ein Mensch nach dem Isha Schafa und Witr betet nach der Sunna, يقبل الله منه. Dann wird Allah von ihm annehmen. لماذا؟ لأنه يصلي على السنة. Warum? Weil er nach der Sunna gebetet hat. وهكذا في الصيام. Und so ist es auch im Fasten. لو كان واحد يصوم الدهر كله. So zum Beispiel, wenn es eine das ganze Jahr lang fasten würde. على غير السنة لأن السنة نهى عن صيام الدهر. Es ist nicht von der Sunna, weil denn unser Prophet صلى الله عليه وسلم hat verboten, es das ganze Jahr lang zu fasten. يعني سنة هذا. الدهر هو السنة طبعا لأن كل سنة يصوم كل سنة يعني كل السنة كل دهر فالله سبحانه وتعالى لا يقبل منه ولو كان إنسان يصوم الاثنين والخميس على السنة ويصوم الأيام البيض يقبل الله منه. Aber doch wird alles akzeptieren, wenn ein Mensch auf der Sunna den Montag und den Donnerstag fastet und auch noch die Tage al-Bayt fastet, dann ist es von nach der Sunna und Allah wird es von ihm akzeptieren. يعرفونها الأيام البيض؟ بيض يعني ثلاثة أيام في الشهر. إيه يعرفونها؟ كنت يا دي تاجة فن بيض؟ Das sind die drei, das sind die drei Tage im Monat, wer die fasst. Weißen. الشهر العربي، في الشهر العربي. في الشهر العربي. الشهر العربي؟ لا في الشهر العربي. عربيش. عربيش مونات. ليس في الشهر يناير وفبراير. طبعا. عربيش مونات، nicht im im islamischen Monat, nicht im hier von den wie nennt man das? 13 Gregorianisch Kalender. 13, 14, 15. التي يكتمل فيها القمر. Da, wo der Vollmond erscheint. هذه يستحب فيها الصيام. Da ist es empfehlenswert zu fasten. فإذا الذي يصوم الأيام البيض ويصوم الاثنين والخميس هذا أحسن من الذي يصوم الدهر كله. Also der Beat fastet und montags und donnerstags fastet ist besser, wie wenn er das ganze Jahr gefastet hat. احنا ليس كلامنا الآن عن البدعة. Jetzt wir reden jetzt nicht über die Bid'a. ولكن ذكرنا هذا كمثالا. Wir haben das aber als Beispiel ernannt. وكذلك بالنسبة للتوحيد. Und so ist es auch mit dem Tawhid. الذي يوحد الله سبحانه وتعالى. Derjenige, der Allah zu einem macht. وعنده عبادة قليلة. Und der wenig Gottesdienst macht. خير من الذي يعبد الله سبحانه وتعالى طول عمره وعنده شرك. Und ist er besser, wie wenn einer das ganze Leben Allah anbetet und Schirk in dieser Ibadah hat. فهموا هذا. Müsst ihr verstehen. نعم حتى نعرف خطورة الشرك. Bis wir verstehen, wie gefährlich der Schirk ist. Die Gefahr. لا يغفره الله أبدا. Allah wird den Schirk nie verzeihen. وعندما نقول لا يغفره الله أبدا قلنا لمن مات على الشرك. Und wenn wir sagen, dass Allah den Schirk nie verzeiht, dann meinen wir, dass wenn er auf dem Schirk stirbt, dann wird er nie verziehen. ولكن إذا تاب الإنسان من الشرك فإن الله يغفر له. Aber wenn der Mensch Taube macht vom Schirk, dann Allah wird ihm sicher verzeihen. Du meinst zu seinen Lebzeiten natürlich. Ja, ich weiß, aber viele haben das nicht. فإذا تاب الإنسان من الشرك والمعاصي والذنوب فإن الله يغفر له. Also wenn der Mensch von den ganzen Sünden und Schirk und so bereut, dann Allah wird ihm inshallah vergeben. وهذا حتى نفهم آيتين من كتاب الله. Und auch, dass wir es begreifen von zwei Versen im Koran. Allah سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Denn Allah سبحانه sagt im Koran, Allah سبحانه وتعالى verzeiht keinen Schirk und alles, was darunter ist, wem er will. وهذه الآية المقصود بها بالنسبة لمن مات على الشرك. Und diese Ayah ist gemeint für diejenigen, die auf dem Schirk sterben. ولكن الآية الأخرى يقول الله تعالى فيها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Der anderen Ayah wird gesagt, O ihr, die glaubt, الذين أسرفوا على أنفسهم, diejenigen, die über ihre Seelen ausgeschüttet haben, also Sünden, لا تقنطوا من رحمة الله, lehnt nicht die oder verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs, إن الله يغفر الذنوب جميعا, denn Allah verzeiht alle Sünden. إنه هو الغفور الرحيم. Er ist der Barmherzige, der Allerbarmer. هذه الآية في سورة الزمر. Diese Ayah ist in Sura Zumar. والمقصود بها في حق من تاب. Und das Gewollte von ihr in dieser Ayah, das Gewollte ist für diejenigen, die Taube gemacht haben. المقصود بها التائبين. Diejenigen, die Taube gemacht haben. طبعا تابوا طبعا في حياتهم. Diejenigen, die Taube in ihrem Leben gemacht haben. لأن من مات لا يستطيع أن يتوب. Denn derjenige, der gestorben ist, der kann keine Taube gemacht haben. Der kann keine Reue mehr machen. ولا ينفعه الندم يوم القيامة. Und es bringt nichts, wenn es يوم القيامة am Tag der Auferstehung bereut. فافهموا هذا بارك الله فيكم. Das müsst ihr verstehen, بارك الله فيكم. نعم. هل في حد عنده سؤال؟ Gibt's jemand eine Frage? طيب تفضل. Es gibt doch diesen bekannten Hadith, dass ein Mann, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, Omar oder Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, irgendwie einer, ihr kennt den bestimmt, der hat Schmerzen im Bein und dann hat der gesagt, ja, Rasulallah, kannst du dann sagen, weißt du, wie ich meine? Kennt ihr das? لا يصح هذا عن النبي. أخي حبيب nicht das Wissen von solchen Leuten. Nein, ich habe das. Ich habe das. Du kanntest den Hadith nicht, ja? Nein, nein. Okay. Nein, aber ich meine, so Zeugs hört man auch nicht, wenn man mit den richtigen Leuten ist. Eigentlich ja. Das hört man nicht. Das hört man nicht. Ich habe nur solche Hadithe gehört, weil ich mit den falschen Leuten war. Nur solche. Ich habe nicht gewusst, was ist Schirk. Ich habe nicht gewusst, was ist Tawhid. Für das wurden wir erschaffen. Ich habe nicht gewusst, was ist Da'if, was ist Sahih. 7 Jahre lang, Achi, war ich mit Muslimen. Aber ich habe solche Hadith gehört, Achi. Tag und Nacht. Geht weg von den Leuten, subhanallah. Geht nicht zu den Euren, geht nicht zu den Erneuerern, denn das ist das Problem. Geht nicht zu den Sufiern, geht nicht zu den Sufis, das ist ganz gefährlich, geht da nicht hin. As-Sufiya shawwahu al-Islam. Sie haben den Islam in Verrufenheit gebracht. Und verunglimpft. Verunglimpft. يذكر الله ويرقص. Und sie gedenken Allahs im Tanzen. هل يمكن أن يكون هنا الذكر مع الرقص؟ Kann es denn sein, dass man dicker macht im Tanzen? ويجلس الرجال مع النساء. Dass die Männer mit den Frauen sitzen? ويقولون يظنون أن الإسلام هو الدروشة. Und sie denken, dass der Islam دروشة ist. ويصفقون ويخلطشن. يختلط الرجال والنساء. Die Männer und die Frauen sich vermischen. أعوذ بالله. أعوذ بالله. Suchen Zuflucht bei Allah davor. لذلك هذا الحديث موضوع مكتوب عن النساء. Deswegen dieser Hadith ist falsch, gelogen zu unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam gelogen. صحابة حشاهم من الشرك حشاهم. Allah, wir suchen Zuflucht davor, dass die Sahaba Schirk gemacht haben. Die Sahaba haben keinen Schirk gemacht. Hasham, radiallahu anhu wa sallam. Tafadhal. Shah meinte, es gab einen Monat, ne, im Jahr, einen bestimmten, wo man den 14., 15. und 16. Monat hat. Nein, jeden Monat. Jeden Monat. Jeden Monat. Jeden Monat. Jeden Monat. Wenn Mond. Vollmond. 13., 14., 15. ist dann dieser Monat. 14., 15., 16. oder 13., 14., 15.? 13., 14., 15. Aber jetzt hier Nein. Ich habe den Schäfer. Nein. An den Schäfer. Yujad Dalil أي نعم يوجد لكن بعض السلف كانوا يقولون وتر يسمونه وتر فقط فيوجد في رسالة الشيخ الألباني قيام رمضان يقول الشفع والوتر الشفع والوتر المقصود بالشفع هو ركعتين لا ركعتين التي تكون قبل الوتر فأنت إذا أوترت بثلاث كيف توتر بثلاث لابد أن تصلي ركعتين ثم توتر بركعة فركعتين اللي قبل الركعة الوتر ركعتين اللي قبل الركعة الأخيرة تسمى شفع هذا شفع ووتر سألنا الشيوخ قال لك لا يوجد كلام عن الشفع لا يوجد في قيام رمضان رسالة الشيخ الألباني قيام رمضان تعرف هذه الرسالة؟ نعم موجودة يونس عنده السؤال شفع ليس المقصود أنك يعني ليس المقصود بها الراتبة التي بعد العشاء المقصود بها أنك إذا أوترت بثلاث لابد أن تشفع والوتر بثلاث له كيفيتان إما أن تصلي ركعتين وتسلم ثم تقوم للثالثة وإما أن تصلي ثلاث ركعات بدون تشهد وأوسط حتى إيش حتى تخالف المغرب حتى لا تتشبه بالمغرب الرسول صلى الله عليه وسلم قال أوتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب نعم فهذا هو كما بينه الشيخ الألباني رحمه الله أن له كيفيتان إما أن توتر بثلاث هكذا وتجلس في الأخيرة وإما أن تصلي ركعتين وهما الشفع صلي ركعتين وتسلم ثم تقوم للثالث هذا هو ارجع لرسالة قيام رمضان إن شاء الله يا برودر Kann der Sheikh uns eine Anleitung zur Tauba geben, eine detaillierte Anleitung, wie man Tauba macht? Und dann noch dazu, وإن كان إحنا موضوعنا حول التوحيد الحقيقة، موضوع التوبة موضوع آخر، لكن ننظر إن شاء الله إذا لم يكن هناك أسئلة حول التوحيد سنجيبك إن شاء الله. أخي، die Sache hier, die du gefragt hast, die ist es leider nicht in unserer in unserer Thematik. Und إن شاء الله, wenn es keine anderen Fragen mehr zu dieser Thematik gibt, gäbe, dann könnten wir das antworten. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau dazu gehört, aber ich habe gehört hier diese syrischen in Syrien auf jeden Fall. Immer wenn die ein Bittgebet machen, sagen die immer بجاه النبي. في سوريا يقولون هذا. صحيح. كيف يقولون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يذكروا بني دعوة يقولوا بجاه النبي هذا يسمونه توسلا طبعا الأفضل أن تترجم من أجل الآخرين نعم also in Syrien sagt der Bruder gibt es immer irgendwelche Leute irgendwelche Muslime die nach dem Gebet dann sagen was sagen sie بجاه النبي يعني يسألون الله بمقام النبي يفragen الله nach dem Gebet von Namen der Stufe kommt des Propheten ja, Stellwert Stellwert des Propheten ja. ihn als Vermittler nehmen. Ja. ونحن نقول أن لا يجوز لأحد أن يسأل الله سبحانه وتعالى بجاه النبي. Und das ist und wir sagen, dass es nicht erlaubt ist jemandem, dass er Allah anruft in der Stufe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. ونحن لا ننكر جاه النبي. Und wir lehnen nicht ab, dass Prophet sallallahu alaihi wasallam die Stellung hat. النبي صلى الله عليه وسلم له جاه عظيم ومقام عظيم. Prophet صلى الله عليه وسلم hat eine gewaltige Stufe. مقامه هو أفضل الرسل وأفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى. Seine Stufe ist die beste der Propheten und die beste Stufe der Geschöpfe Allah سبحانه وتعالى. يعني الدرجة أخي Stufe das ist Stellenwert Position. ولذلك يوم القيامة هو أول من يشفع. Und deswegen يوم القيامة ist auch der einzigste der Prophet صلى الله عليه وسلم der Fürsprache einlegt. أول Der erste, ja. أول من يشفع يوم القيامة. Der erste, der fürsprach. فمقامه عظيم. Denn sein Stellenwert ist gewaltig. مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من مقام موسى. Und der Stellenwert des Propheten صلى الله عليه وسلم ist gewaltiger wie der Stellenwert von Moses. وأعظم من مقام إبراهيم. Und gewaltiger von dem Stellenwert wie der Stellenwert von Ibrahim. أي نعم. وهكذا نوح وعيسى. Und auch wie Noah und Isa. لكننا نقول لا يجوز لأحد أن يسأل الله بجاه النبي. Wir sagen, dass es nicht, dass es verboten ist, Allah anzurufen mit dem Stellenwert oder im Namen des Stellenwertes des Propheten. لم يرد هذا في الكتاب والسنة. Denn das ist nicht im Koran und Sunna, im Koran und in der Sunna niedergeschrieben worden. والصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يسألون الله تعالى ولم يسألوا الله بجاه النبي. Und die Sahaba radiallahu anhum, die haben Allah gefragt oder gebittet. Und als sie Allah baten, dann sie haben ihn nie nach dem, in dem Namen des Stellenwertes des Propheten gebeten. Und deswegen ist es verboten für jeden, das zu machen. Aber wenn du dann trotzdem möchtest, Allah anrufen möchtest und ihn fragst und ihn fragen möchtest, dann fragst du Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen Namen und Eigenschaften. تسأل الله سبحانه وتعالى أيضا بأعمالك الصالحة. Und du fragst Allah سبحانه وتعالى auch mit deinen guten Taten. تقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. Und du sagst, oh Allah, ich frage dich, ich frage dich im Namen deinen hohen Namen und deinen hohen Eigenschaften. وتسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم. Und du fragst Allah سبحانه وتعالى in seinem gewaltigen Namen. وتسأل الله سبحانه وتعالى بأعمالك الصالحة. Du fragst Allah سبحانه وتعالى mit deinen Taten. مثل الثلاثة الذين انغلقت عليهم الصخرة. Wie zum Beispiel die drei, die in einer Höhle waren und die dann verschlossen wurde. وسأل الله بأعمالهم الصالحة. Und sie haben Allah سبحانه وتعالى angerufen mit ihren Taten. ففرج الله عنهم. Und Allah سبحانه وتعالى hat sie gerettet. فرجت الصخرة وخرجوا يمشون. Und das Loch hat sich geöffnet und sie sind rausgekommen aus der Höhle. هكذا تسأل الله بأعمالك الصالحة. So fragst du Allah سبحانه وتعالى mit deinen guten Taten. الشيخ ما يعرفوا القصة على الصخرة. هي قصة طويلة. طويلة نعم. وما أدري إحنا بس مكان كلامنا على التوحيد نريد يبقى الكلام على التوحيد. إذا بقى ذكرنا إذا بقى وقتنا نذكره إن شاء الله. فإذا كتاب النووي. أي نعم. تسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا. Und du fragst Allah سبحانه وتعالى mit seinen guten Namen und seinen hohen Eigenschaften. ثم تسأله بأعمالك الصالحة. Und danach fragst du ihn mit deinen Taten. Und danach oder auch. Und danach. Oder auch beides. أو مع ذلك. لا بأس لا بأس. لكن أنت أحيانا تسأل الله بأعمالك الصالحة وأحيانا تسأل الله بأسمائه وصفاته ولو شئت لا سألت الله بكل ذلك. Und manchmal so, manchmal so. Und wenn du möchtest, dann kannst du es auch mit beiden gleichzeitig Allah anrufen. Okay, كيف فقط. ولا بأس يعني أن يطلب الإنسان من أخيه المسلم أن يدعو الله له. Und es ist nichts dabei, wenn er zum Beispiel einen Bruder, den anderen Bruder fragt, dass er Allah سبحانه وتعالى für ihn anrufen oder für ihn Dua macht. ولكن لا ينبغي أن يكون هذا عادة. Aber das sollte nicht Gewohnheit werden. وليس دائما. Und nicht immer. الصحابة ما فعلوا هذا دائما. Denn die Sahaba haben das nicht immer gemacht. ينبغي أن يكون هذا قليلا. Das muss sehr wenig sein. والأفضل أن تسأل الله بنفسك. Und das Beste ist, wenn du Allah selber fragst. تدعو الله بنفسك. Wenn du ihn selber einfach so fragst. أي نعم. لأن الله تبارك وتعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. Denn Allah سبحانه وتعالى sagt لا أحد يجيب المضطر إلا الله. Niemand erhört den Unterdrückten, wenn er ihn anruft. إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أي نعم. فلذلك يعني بالنسبة لبجاه النبي هذه طبعا بدعة. هذه بدعة. Und deswegen das, was der Bruder gesagt hat, dass man ihn dann um seine Stufe fragt, das ist eine Erneuerung. أما الذي يقول شفاعة يا رسول الله هذا شرك. Aber derjenige, der sagt شفاعة, o Prophet, also gib mir bitte Frühsprache für mich, o Prophet, das ist Schirk. أو يقول مثلا يعني أنه لا أحد يعني يدخل الجنة إلا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. Oder sagt zum Beispiel, niemand wird ins Paradies eintreten, außer mit der Vermittlung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. قد يستغيث بالنبي يقول يا رسول الله يا رسول الله أعرفني. Oder zum Beispiel derjenige, der den Propheten صلى الله عليه وسلم anruft und sagt: O Prophet, rette mich. هذا شرك. Das ist Schirk. Ja. تفضل. Ich habe gehört, in Syrien ist das verbreitet. Ich wollte fragen, ob das Schirk ist, wenn zwei Leute miteinander streiten, um sich etwas runterzukommen, sagen die: Sag Salawat auf den Propheten. يقولون في سوريا كذلك إذا يكونوا في مثلا في فوضى في مشكلة يقولون حتى يعني يخفف المشكلة في المشكلة يقول لك صلي على النبي صلي على النبي هذه بدعة لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع في هذا الموقف denn das Gebet auf den Propheten صلى الله عليه وسلم ist nicht gesetzlich islamisch in dieser Situation الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد الأذان das Bittgebet auf Prophet صلى الله عليه وسلم ist nach الصلاة على النبي تكون بعد الأذان. Nach dem Adhan. وكذلك تكون الصلاة على النبي في خطبة الجمعة. Und genauso ist es auch, dass man الصلاة على النبي ausspricht am Tag des Freitagsgebetes. وكذلك في الصباح والمساء عشرا عشرا عشرا في الصباح وعشرا في المساء. Und auch zehnmal am Morgen und zehnmal am Abend. الصلاة على النبي لها مواطن معروفة. Das Bittgebet الصلاة على النبي ist لها مواطن معروفة. Und ist in bestimmten Situationen. Bekannten Situationen. وأوقات معروفة. Und in bekannten Zeiten. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه عند العراق والخصام هذه ما سمعنا بها عن لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن السلف. أن اثنين يختصمان فيقول أحدهما الآخر صلي على النبي. Und es ist nicht bei den Salaf bekannt, dass wenn sich zwei streiten, dass sie dann anfangen und sagen صلي على النبي يعني macht Salat für unsere Propheten صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يوجد في بلاد أخرى أن شخص إذا نسي شيئا ويريد أن يتذكر كما يوجد هذا في مصر أن الشخص إذا نسي شيئا وأراد أن يتذكر يقول اللهم صل على محمد من أجل أن يتذكر هذا أيضا بدعة. So zum Beispiel auch in ein paar arabischen Ländern wie zum Beispiel Ägypten ist, dass wenn jemand etwas vergisst, dass er dann sagt اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. من أجل أن يتذكر. Dass er sich dann wieder erinnert. Das ist auch eine Bidah. والمشروع ان اذا نسي الانسان ان يذكر الله und das vom das islamische ist so dass wenn man was vergisst dass man Allah gedenkt اذكر الله حتى تتذكر واذكر ربك اذا نسيت und denke Allah wenn du vergessen hast اما انك تصلي على النبي aber wenn du eben auf den Propheten salawat machst عند النسيان wenn du vergessen hast هذا لا يشرع das ist nicht von der Scharia ganz wichtig zu der Frage bevor ich das gleich vergesse نعم wenn jetzt einer was vergessen hat oder was sucht, mir hat zum Beispiel mein Bruder gesagt, liest die Sure al-Duha. Wenn er فقد شيء مثلا يقرأ سورة الضحى. هذا أيضا بدعة. أين الدليل على ذلك؟ أين الدليل على ذلك؟ ها؟ Wo ist der Beweis dafür? اسأله هذا الذي يقول هذا الكلام. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ وإذا أتاك بدليل قل له هذا حديث صحيح. السلف سبحان الله لا يستطيع أحد أن يضله. لا يستطيع أحد أن يضله. لأنه إذا أتاه شخص بشيء لا يعرفه يقول له ما هو الدليل وإذا جاء بالدليل يقول له هل صحيح أم ضايع وإذا قال صحيح يقول ما ما ما من شرحه من العلماء ما شاء الله der Salafi der Salafi hört euch das an der Salafi keiner kann ihn in die Irre führen denn wenn jemand zu ihm kommt und ihm etwas sagt von Koran oder Sunna oder irgendwas irgendwelche Aussagen dann fragt, Hadith hier speziell genau, dann fragt man ihn wo ist dein Beweis und wenn er einen Beweis hat dann nimmt man es an und wenn er keinen Beweis hat Also er hat gesagt, wenn er mit dem Hadith kommt, erstmal fragt er, was hast du? Er kommt und er sagt, das ist so und so, dann fragst du ihn erstmal, wo ist der Beweis? Und wenn er dir mit dem Hadith kommt, sagst du, ist er authentisch? Und wenn er kommt und er sagt, er ist authentisch, sagt er, gut, und was haben die Ulema darüber gesagt? Wer hat dir das so erklärt? Und so gehst du Stück für Stück vor. Du glaubst mir nicht einfach, السلف لا يمكن لأحد أن يضله مفروض السلف الحقيقي لا يستطيع مبتدع أن يضله. Es ist verpflichtend oder es ist bekannt und ganz klar und sicher, dass ein Salafi niemand kann ihn in die Irre leiten. ولذلك انزعج المبتدع من كلمة الدليل الدليل. Und deswegen sind die Mubtadi'a, die Erneuerer aufgeschreckt von dem Wort, wo ist der Beweis, der Beweis, der Beweis. انزعجوا من هذه الكلمة. Sind aufgeschreckt. Sie sind gestresst von dem, weil wir immer sagen, wo ist der Dalil, wo ist der Beweis. لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله تفضل يعني والأخوة أراد أن يعرف يعني ماذا تقول إذا تبحث ضاع منك شيء نعم يوجد دعاء عن بعض السلف يوجد دعاء عن بعض السلف لكني لا أحفظه وأريد أن أراجعه. أنا قرأت أنك إذا تفقد شيء تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا تبحث عن شيء ولا تجد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قرأت أظن في حسن المسلم. أنا أردت أن أسألك، هل تستطيع أن تقول الإخوة كيف ندعو الله بأسمائه وصفاته أمثال وكذلك بأفعالنا؟ كيف نفعل ذلك الأشياء؟ والتوسل قصد بالعمل الصالح. كيف نسأل الله بأعمالنا الصالح؟ أسأل بالنسبة لي، قلت لك ما يتعلق بالنسيان أو ما إذا ضاع منك شيء، يوجد دعاء عن بعض السلف لكني لا أحفظه ويحتاج إلى مراجعة، والأفضل أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يسهل لك أن تجد حاجتك التي ضاعت. Also sagt, was bezüglich dessen, was man sagt, wenn man etwas verliert, so hat diese Sachen nicht auswendig gelernt, müsste das wiederholen. Und er denkt, am besten ist es, wenn man Allah einfach bittet, dass Allah es dir erleichtert, diese Sache wieder zu finden. Und ich habe ihn weiter gefragt, kannst du uns Beispiele bringen, wie man Allah mit seinen Namen aufruft und seinen Eigenschaften und mit seinen guten Taten? تسأل الله بأسمائه وصفاته. So bitte. تقول اللهم يا رحيم ارحمني. Zum Beispiel. اللهم يا غفور اغفر لي. Du sagst. اللهم يا سميع اسمع دعائي. Du sagst, oh Allah. Du sagst zum Beispiel, was bezüglich den Namen Allahs, sagst du, oh Allah, du Barmherziger, so erbarme dich mir. Und Allah, du bist der Vergebende, also vergib mir. Und Allah, du bist der Hörende, so erhör meine Dua. Zum Beispiel. Naam. فتدعو الله بأسمائه بهذا الشكل، وتدعو الله بصفاته. تقول اللهم إني أسألك برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء أن ترحمني. Und das ist in Bezug auf die Namen. Was aber die Eigenschaften angeht, so sagst du zum Beispiel, O Allah, ich erbitte dich um deine Käfe, Allahumma, as'aluka bi rahmatika al-wasi'a. O Allah, ich erbitte dich um deine allumgebende Barmherzigkeit, die alles umgibt. An tarhamani. Allahumma anni as'aluka bi 'izzatika. أن تعزني. والله ich bitte dich um deinen um deine عزة stolz aber عزة يعني Ehre. Ja, aber Ehre ist auch stolz. Ach, عزة يعني hier vielleicht etwas anderes. يعني عزة. ولا بقوته. Erhabenheit, ja, vielleicht, ja. عزة, Erhabenheit, ja. Obwohl, ach, hier musst du aufpassen, ne? Aber ja, das wird ja Erhabenheit sein. Ja. Ja. عزة ist عزة عزة ist اللهم نسألك بقوتك أن تقويني. Stolz, Selbstrespekt steht hier nicht. Und oh Allah, ich bitte dich أسألك بقوتك أن تقويني. Ich bitte dich um deine Kraft dass du mich stärkst. وهكذا يعني هذا هو bezüglich der Eigenschaften. أو تقول اللهم يا من تهب لمن تشاء إناثا وتهب لمن تشاء الذكور، اللهم هب لي ذرية صالحة. أو الله derjenige der gibt, der maßlos ohne Grenzen gibt und beschenkt mit männlichen und weiblichen Kindern, so schenke mir Nachkommen. Rechtschaffene Nachkommen. Diese Art. Und das ist von dem schönen Verhalten in der Dua. Also nicht. ولذلك أيضا يوجد هذا في دعاء الرسل في القرآن. إذا قرأت القرآن تجد في دعاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أنهم يسألون الله بأسمائه وصفاته. Und deshalb wirst du das im Koran auch vorfinden, dass die Sahaba, dass die Rusul, die Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, dass sie so Allah aufgebetet haben mit den Namen und den Eigenschaften und nicht einfach gib mir, oh Allah, gib mir, und den Teil ist nicht von dem Adab, das ist nicht vom schönen Verhalten in der Dua. قال موسى قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أي أنا فقير إلى خيرك ورحمتك وعطائك وفضلك. موسى عليه السلام sagt im Koran heißt es: O Allah, wahrlich ich bin dessen, was du mir offenbart hast, bedürftig. أي نعم. وكذلك تسأل الله بأعمالك الصالحة. تقول اللهم إني أسألك بعمل الصالح. اللهم إني أسألك ببر لوالدتي. Du kannst, wenn du zum Beispiel Allah aufrufst mit deinen rechtschaffenen Taten, kannst du zum Beispiel sagen: O Allah, ich bitte dich Allahumma inni. أسألك ببر لوالدتي. Ich bitte dich im Namen meiner Güte gegenüber meinen Eltern. أن تغفر لي وترحمني. Dass du mir vergibst und dich mir erbarmst. اللهم إني أسألك بطلبي للعلم أن تجعلني من العلماء. Und oh Allah, ich erbitte dich für das, dass ich das Wissen sammle, das oder im Namen meiner Abmühung, das Wissen zu sammeln, dass du mich von den Gelehrten machst. Allahumma kama anqadta Yunus min batn al-hut, anqidni min al-bid'a, anqidni min al-nar. Oh Allah, so wie du Yunus vom Bauch des Walfisches errettet hast, so errette mich von den Zweifeln der Bida. وأنقذني من النار. Und errette mich aus dem Feuer. طبعا هذا تسأل الله بأفعاله لأنه هو الذي سبحانه وتعالى أنقذ يونس من بطن الحوت. تقول كما أنقذت يونس هذا تسأل الله بأفعاله معنى ذلك. تسأل الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. Du bittest also Allah mit seinen Namen und mit seinen Eigenschaften, mit seinen Taten und mit deinen Taten. Und im Namen deiner Taten bittest du Allah. Allahumma kama 'allamtani al-'ilm. Oh Allah, so wie du mir das Wissen beigebracht hast, a'inni 'ala al-'amali bihi. So verhilf mir zu der Tat von dem, was du mir beigebracht hast, dass ich das tun kann, ausführen kann. Tas'al Allah bi'a'malik as-salihah. Tas'al Allah bi'a'malik as-salihah. Wa yumkin tas'al bil-'umum. Su'al 'am. تقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا وباسمك الأعظم وبكل عمل صالح مقبول مني عندك يا رب العالمين أن تغفر لي وترحمني. هذا عام. Du kannst auch im Allgemeinen kannst du Dua machen, so dass du zum Beispiel sagst: O Allah, اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى. O Allah, ich bitte dich ich bitte dich in deinen Namen, in deinen schönsten Namen, den besten Namen, schönsten Namen. Und deinen höchsten oder erhabensten, schönsten Eigenschaften, besten, höchsten Eigenschaften. In allen deinen höchsten Eigenschaften. Mit all deinen höchsten Eigenschaften. Und mit deinem höchsten Namen, gewaltigsten. Deinem gewaltigsten Namen. Das heißt nicht, dass du Namen nennst von Allah, sondern so im Allgemeinen sagst: mit dem Namen bitte ich dich. Und mit allen meinen rechtschaffenen Taten, die von dir akzeptiert wurden, die du von mir akzeptiert hast, O Herr der Welten. أن تغفر لي وترحمني. Also ich bitte dich in all dem oder mit all dem, dass du mir vergibst und dich mir erbarmst. وتنظر أنت في الأدعية الموجودة في السنة تجد أن فيها إيش توسل. Und wenn du in den Bittgebeten der Sunna nachschaust, so wirst du Mittel finden, wie du Allah aufrufen kannst. يعني الأدعية الموجودة في القرآن والحديث. Und die sind im Koran und in der Sunna. Und wenn wir sagen Koran, dann verstehen wir sowieso nicht außer durch den Hadith. Wenn wir sagen Sunna, dann meinen wir damit Hadith, die Überlieferung. Weil viele Menschen denken, das ist was anderes. Also kommt darauf an, in welchem Kontext man das Wort benutzt. Mein erstes Frage. Bei den Türken ist es bekannt, so wissen Sie, ob es da mitkriegt, bei den Vorbetern, was Sie gesagt haben, wenn man Krampf hatte, Krampf im Bein, dann hat man eine Überlieferung gegeben von Sahaba, dass die auch Krampf hatten und ihnen gesagt hat, wenn du an Rasulullah denkst, dann geht es weg. Und Sahaba sagt, ja, denk an den am meisten lief, das geht einem weg. Also ob das sei, ist, ob das authentisch ist, ob das... Ja, das hat er vorher gefragt. Ja? Ja, da hat er gesagt, das ist erfunden. إذا يؤلم هذا نفس السؤال يا ولكن أخي هو اختص قال يعني ما هو الفرق قال عند الأتراك مشهور إذا ليس فقط يؤلمك بل يعني يأتيك يعني كاشف تشلش نعم هذا تقول في هذا يعني تفكر في رسول الله ويعني فكر فيما تحب أكثر وسيذهب عنك وابن تيمية هم يقولون أن ابن تيمية هو كتب هذا في حتى لو قاله ابن تيمية أو فندس ابن تيمية قد يخطئ في الغالب يعني شيخ الإسلام تيمية يعني مستبعد أن يذكر حديث ضعيف لكن في كتابه الكلمة الطيب وجدت بعض الأحاديث الضعيفة حققها الشيخ الألباني أزو في كتابه الكلمة الطيب الشيخ ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إس كان بروفيت macht Fehler und hat einige wenige solche Aussprüche aber sonst ist wenn über Hadith spricht oder wenn Hadith erwähnt so ist weit davon entfernt dass schwache Hadith bringt aber es ist auch ihm unterlaufen, dass er gewisse Hadith aufgenommen hat, die schwach sind. Und so wie das du zum Beispiel in einem Buch, ein kleines Büchlein von Sheikh Muslim, Tayyib, das haben die das gesagt. Sheikh, du musst das Tahqiq finden, Achi. Ich kann dir das inshallah sagen, das heißt, Sheikh Albani. Tahqiq heißt kontrolliert, yani okay. Überprüft, korrigiert. Und deshalb Sheikh Albani, yani tabaa juz'an minhu, sama sahih al-kalima at-tayyib. Er hat einen Teil. Er hat aus dem Buch hat er die authentischen Hadith genommen und hat es genannt, dass die authentischen von Kalimat Tayyib. Und er hat sie geteilt in die authentischen und die schwachen. Wie er das mit allen anderen Büchern der Sunna gemacht hat. Er hat alle in Sahih und Da'if geteilt. Aber Achi, die Überlieferungskette ist nicht authentisch, niemals. Meine Frage ist zum Thema Tauhid auch. Es gibt ja einen Hadith, dazu habe ich eine Frage. Es gibt, wird erwähnt, dass es, ich meine, die Zahl war 70.000 ohne Abrechnung ins Paradies gehen. Und dort werden die ja beschrieben. Das sind die, die nicht nach Rukia verlangen und andere Eigenschaften. Jetzt hat mir ein Sheikh mal gesagt, das fand ich echt etwas merkwürdig, dass nur die Stelle mit dem Rukia verlangen, Daif ist in der Recht authentisch. Das heißt, man kann nicht ruhig nach Rukia verlangen, sogar trotzdem sind 70.000 inshallah. Stimmt das, dass diese Stelle eines Hadithes Daif sein kann? Was also, sagen Sie dazu? Also, hoher, ein Yes'al für Tauhid. Einer. Und chasseten an den Einam. Al Hadith. Al Hadith. Einer. Und Sami'a, min Sheikh, min Shuyukh, min Sheikh, min Shuyukh, annahu qala lahu, Ein Salafi kannst du nicht betrügen. Wir haben das von Abu Anas gehört, hat gesagt, die Stelle ist da. Ey, mashallah. Abu Anas, hasa al-Turki. Qal, ani kullu al-hadith sahih illa hadha al-qawl wa yastarqun. يسترقون لا ولا لا لا بالعكس اللفظة التي هي ضعيفة لا يرقون اللفظة التي هي ضعيفة لا يرقون وهذه وردت في صحيح مسلم وهي شاذة أوكي تس لكن الذي ورد في البخاري لا يسترقون هذه صحيحة لكن اللفظ الشاذ ورد في صحيح مسلم هذه رواية في صحيح مسلم لا يرقون ما معنى لا يرقون دي ما كان كده يعني لا يفعلون لا يرقون أنفسهم ولا يرقون غيرهم لا يرقون أما لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم فالذي يعني الذي يكون من السبعين ألف هو الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم ولا يتطيرون ولا يكتوون يعني ولا بمعنى لا يتطيرون يعني لا يتشاءمون ولا يكتوون هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هذا الحديث صحيح أما لفظة لا يرقون هذه شاذة شاد لنا معناها طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه. من يرقي له؟ أي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع أحدا يعني من أن يقوم بالرقية لغيره. لكن الأفضل ألا تسأل الرقية. الأفضل ألا تطلب الرقية من أحد. أوكي. فاللفظ الشاد نعم. هذا أخي لحظة. شيخ لا أقول أنا لك. روح عند أخ يرقي لك. فيش مانع من هذا. لا مانع شيخ. لا مانع من هذا. لكن الأفضل أن تقول له ألقي نفسك بنفسك. نعم هذا صح. أخي استاذ. وطبعا لا ينبغي أن تسأل أحد من الرقية. Nicht im Allgemeinen. Weil hat das bestimmt missverstanden. Weil möchte damit sagen, Rukia ist nicht erlaubt. Nicht zu geben, nicht zu nehmen. Aber es gibt zwei Überlieferungen, eine in, also zwei berühmten, sagen wir so. Eine in Sahih Muslim und eine in Sahih Bukhari. Und in Sahih Muslim, in dieser Überlieferung, heißt es, Alladina la yarqun. Das sind diejenigen, die, also die 70 von den 70.000, einige von denen sind diejenigen, die nicht Rukia machen. Die nicht geben. Die nicht nach Rukia verlangen. Ja. Sie geben nicht sich selbst Rukia, noch anderen. Das sind diejenigen. Aber das ist, dieser Teil ist tatsächlich Schär, sagt man. Aber in der deutschen Übersetzung steht, die nicht nach Rukia verlangen. Das ist von Bukhari übersetzt. Sahih. Ja, und das ist Sahih. Das ist Sahih. Alladina la yastarqun, das ist von Bukhari. Und Alladina la yarqun, das sind diejenigen, die geben. Und sich selber und den anderen. Und yastarqun, das ist immer, dass du verlangst. Das heißt, diejenigen, die Rukia verlangen, ja. Das sind von den 70.000, die das nicht machen. Das sind von und den die Stelle 70.000. Ist nicht da. Und am Anfang hast du gesagt, Rukia sei nicht erlaubt, habe ich das veröffentlicht? Rukia? Nein, er hat vielleicht das im Allgemeinen so sagen wollen. Dass nee, er hat dann direkt danach gedacht, die beste Rukia ist, wenn man auf sich selber macht. Ja. Nein. عندما يقول أن لفظة لا يرقون, لفظة لا يرقون, يفهم منه نهي, يعني كراهة, عن أن يرقي الإنسان نفسه أو يرقي غيره. هذا لا يصح. رقية. هذا اللفظ كما قلنا شاد لا يفهم. Wenn man das Wort hört, لا يرقون, dann versteht man darunter, dass man nicht sich selbst noch einem anderen رقية gibt und dass das eine verhasste Sache ist. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه. Und der Prophet صلى الله عليه وسلم pflegt es sich selber رقية zu machen. وكان يرقي الحسن والحسين. Und er hat auch Hassan und Hussein رقية gemacht. Zu ihnen hat der Prophet aus Marokko gemacht. So weiß ich nicht, dass der Prophet, dass dieser Typ das vielleicht falsch verstanden hat oder eine. Oder vielleicht hast du auch missverstanden. Kann nein, nein, der Bruder war auch dabei. Das ist ja. Auch ja. Ja. Ach, wieso seid ihr bei den Leuten? Ach, bei wem warten ihr da? Was sind das für Konsorten? Ach? Ganz ehrlich? Nein, das ist Abu Anis. Ja. Nein, geht da nicht mehr hin, Achi. Achi, kennt ihr Achi diese Leute? Der Sheikh hat heute 10.000 Mal darüber gesprochen, wie gefährlich es ist, zum Mubtadi'ah zu gehen und zu lernen, wegen dem Herzen, Achi. Ganz einfach, hey, Wallahi, Achi, ganz einfach. Sie haben mich gefragt dort in der Schweiz, was ist mit dem Typ? Ich dachte, es ist ein Salafi. Ganz klar, von dem, was er spricht, ist ein Salafi. Und ich habe keine 20 Minuten gebraucht, Achi, bis ich herausgefunden habe, wer er ist. Du musst nur schauen, mit wem er zusammen ist. Inshallah nicht mehr, inshallah. Inshallah. Yani la yadhhab ilayhi marra ukhra. Schau, mit welchen Türken er zusammen ist. Der Chef war gerade nicht ein zweites Mal wieder hingehen. Also wirklich, geht nicht mehr dorthin. Amal qalil fi sunnah khayrun min ijtihadin fi bid'ah. Eine kleine Tat auf der Sunnah ist besser wie viele Taten auf der Bid'ah. Wa qulna wallahi la an yabqa al-insan jahilan tul amrih khayrun lahu من أن يأخذ العلم من مبتدع. Und er hat gesagt, bei Allah, wenn ein Mensch unwissend bleibt, ist es besser für ihn, wie wenn er, na? خير من أن تأخذ العلم من مبتدع. Ist es besser für ihn, wie wenn er das Wissen von einem Erneuerer nimmt. Wer hat das gesagt? Na? هذا أنا قلته من عندي. أنا قلته من عندي. أنا قلته. هذا قول جيد. بس أنا زين ما شاء الله. من أين يعني كيف تستدل؟ كيف؟ لأن الذي يكون جاهلا. Das derjenige, der jahil ist, das weil derjenige, der jahil ist. لأن الذي يكون جاهلا قد يغفر الله له. Sheikh Rabi يقول عز وجل. جاهل. قد يعذره الله. قد يعذره الله ويغفر الله له. Jemand, der jahil ist, Allah wird ihm vergeben und ihn entschuldigen. أما الذي يأخذ من مبتدع. Aber derjenige, der von einem مبتدع, einem Erneuerer nimmt. فهو والعياذ بالله سيقع في البدعة. So, der wird und Allah bewahre uns davon, er wird in die Bid'ah hineinfallen. وسوف لا يتوب. Und dann wird er nie mehr vielleicht davon bereuen. Er wird nicht mehr bereuen. So verlässt er tut ihn. Er wird nicht mehr bereuen. Warum? Ich sag dir warum. Weil der Sheikh sagt gerade, weil er denkt, dass er auf der Wahrheit ist. Macht was Gutes. Nee, er denkt, dass er auf der Wahrheit ist. Wie soll er denn Tauber machen und er denkt, dass das eine Ibadah ist? Er ist überzeugt davon. Wie die Khawarij, die das gemacht haben. قال سفيان الثوري البدعه احب الى ابليس من المعصيه. Der Sufyan al-Thawri hat gesagt, die Bid'ah, die Erneuerung ist bei dem Shaitan geliebter als bei dem Shaitan geliebter als eine Sünde. قال لان قال لما ذكر هذا قال البدعه احب الى ابليس من المعصيه قال لان صاحب المعصيه يوشك ان يتوب وصاحب البدعه لا يتوب. Und er hat deswegen bezüglich dessen Aussage hat er dann danach gesagt, weil wir denken, dass jemand, der eine Bid'ah macht, keine Taube machen kann und jemand, der eine Sünde macht, kann Taube machen, kann Taube von dieser Sünde machen. انظر الآن لقي معظم المبتدعة من الذي تاب منهم. Guckt euch mal die meisten von den Mubtadi'a heutzutage an. Wer von ihnen hat Taube gemacht? قليل جدا. Sehr sehr wenige. وربما الإنسان يترك بدعته ويذهب ويقع في بدعة أخرى. Und eventuell, wenn einer von ihnen dann die Bid'ah verlässt, wenn er dann so weit gekommen ist, dass er die Bid'ah verlässt, dann geht er in eine andere Bid'ah über. ويبقى هكذا يعني من بدعة إلى بدعة من بدعة إلى بدعة كان صوفي أصبح خارجي خارجي أصبح تبليغي تبليغي أصبح لا حول ولا قوة. Da ist so, dass er von Bid'ah zu Bid'ah geht und von einer Bid'ah zur anderen وهذا أبو الخطاب في نمسا أضربهم المثل. قول. Zum Beispiel schon mal, Achi, Abu al-Khattab in Österreich, dieser Tekfiri, der damals Tekfiri gewesen ist. Jeder von euch kennt ihn. Was ist passiert mit ihm? Die Geschichte ist bekannt. Er war extrem Tekfiri, hat Unterrichte gemacht. Ich habe damals von seinen Unterrichten noch profitieren können, weil er von Ibn Qayyim was erzählt hat. Da konnte ich noch was profitieren. Ich wusste nicht, dass er Tekfiri ist. Der ist Shia'i, Ithna Ashari geworden. Der eine der schlimmsten Shia-Gruppen, wo die Ulama Tekfir Mutlak gemacht hat. Eine Dachide. Das ist sehr, sehr gefährlich. Gibt es Tausende von Beispielen. كما قلنا يا جماعة, كما قلنا, عمل, سبحان الله, افهموا هذا. عمل قليل في سنة خير من اجتهاد في بدعة. افهموا هذا كلمة ابن مسعود رضي الله عنه. وكما قلنا الصحابة أعرف الناس بالإسلام. من اللي يعرف الإسلام أحسن من الصحابة؟ في حد يفهم الإسلام تتلمذوا على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ الشريعة صافية بدون بدع بدون خرافات بدون أول جيل الأول الجيل الأول ها أحسن من تلقى الإسلام وأخذ الإسلام ديركت يعني من النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة ومع ذلك يقول ابن مسعود هذا افهموا سبحان الله هذا ليست كلمة قالها الألباني ولا قالها هذه قالها ابن مسعود. Ihr müsst bitte verstehen, dass damals die ersten Gefährten diejenigen waren, die Leute der ersten Generation waren, die das Wissen direkt vom Propheten Sassin genommen haben. Das waren die Besten und die Reinsten. Ja? Und deswegen, Ibn Mas'ud hat das nicht aus Spaß oder so gesagt. Das sind die Aussagen von Sahaba. Und deswegen müssen wir uns dran halten. Und deswegen ist es verboten für uns, zu diesem Mubtadi zu gehen. Dann nochmal die Aussage mit Unwissenheit, die habe ich nicht so ganz... Ana qult hadhihi al-kalima, qult wallahi la an yabqa al-insanu jahilan, tul umrih khayrun lahu min an ya'khudha min mubtadi'. Und es ist so, dass wenn jemand ja, das ganze Leben lang unwissend bleibt, das ist Unwissenheit, die ganze Zeit unwissend bleibt, ist es besser für ihn, wie wenn er von einem Mubtadi nimmt, Wissen nimmt. Und mit der Bedingung natürlich, dass er nicht in Schirk bleibt oder in Schirk fällt. ولذلك لا يجوز الأخذ من المبتدع أبدا. يا أخي شوف اليهود عندهم حق وعندهم باطل. وإذا قلنا المبتدع عنده حق فليس هناك صاحب يعني باطل إلا وعنده شيء من الحق. حتى النصارى عندهم شيء من الحق ولا كل ما عندهم باطل. هل نقول الإنجيل يعني لا يوجد فيه حق؟ يوجد فيه إلى يومنا هذا ما زال يوجد فيه شيء من الحق أو يوجد فيه كثير من الحق رغم التحريف ورغم التغيير. ما نستطيع أن نقول أن الإنجيل والعياذ بالله هل يجوز أحد يأخذ الإنجيل ويرميه في القمامة؟ لا. الإنجيل كتاب الله صحيح وحرف وغير لكن ما زال فيه حق. هل من أجل هذا الحق ندافع عن النصارى ونقول للناس والعياذ بالله تنصروا أو ندافع عن النصارى؟ لا. ما من أحد إلا وعنده حق وباطل. حتى الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة صدقك وهو كذوب. يعني أن تأخذ الحق من مصدره خذ الحق الصافي ولا تأخذ الحق الذي هو مخلوط لأنه إذا اختلط سوف لا تميز سوف لا تعرف أين هو الحق وأين هو الباطل. Und deswegen ist es verboten zum Mubtadi'a zu gehen, weil wir auch nicht zu Christen gehen und von ihnen das Gute nehmen und das Schlechte lassen. Die Christen sind Kuffar. Ja? Wir gehen nicht zu ihnen, nehmen das Gute und lassen das Schlechte. Die Christen sind Kuffar, wir nehmen sie komplett ab. Ja, nee, das gleicht nichts, weil die Menschen sagen, ja, aber bei denen ist auch Gutes. Weil jeder, der Schlechtes hat, hat auch etwas Gutes. Und bis in diese unsere heutige Zeit finden wir gewisse Sachen in der Bibel, die richtig sein müssen. Ja. Aber das heißt nicht, dass wir nämlich sagen, wir können zu den Christen gehen und bei denen Wissen nehmen. Ist es erlaubt, dass jemand von euch die Bibel nimmt und sie dann in den Müll schmeißt? Nein, das ist nicht erlaubt. Ja, du darfst sie verbrennen, aber nicht wegschmeißen. Warum? Weil in ihr noch Wahrheit steckt. Aber Wahrheit, der mit vieler Unwahrheit vermischt ist. حتى المبتدع عنده حق لكن حقه مخلوط بكثير من الباطل. So auch der مبتدع, der Erneuerer, der hat Wahrheit, aber das Problem ist, diese Wahrheit ist vermischt mit Unwahrheit. أنت لا تستطيع أن تميز. Du kannst nicht entscheiden. كيف تترك الماء؟ Du kannst nicht unterscheiden. كيف تترك الماء العذب الزلال الصافي الذي يخرج من العين من المصدر يأخذ من العين بدل أن تشرب منه هذا عذب صافي يعني لا يحتاج إلى فلتر ولا يحتاج إلى شيء وتذهب تأخذ ماء يعني متسخ فيه إيش شو اسمه هذا كالس ولا إيش فيه أشياء وفيه وسخ وفيه كذا قال لك لا نأخذ هذا الماء ونصفوه أحسن من نأخذ هذا الماء الصافي من يقول هذا؟ Ist es denn auch von einem logischen Menschenverstand, ja, dass er hier Wasser hat von einem Brunnen, das rein und gefiltert ist und rein ist vom Stein gefiltert ist, ohne jegliche Spuren von Schmutz oder Verschmutzung oder Verdreckung? Und du hast Wasser, das absolut verdreckt ist, da wo Kalk drin ist, schmutzig ist, und du gehst zu diesem Wasser, das andere steht hier neben dir auch, du gehst zu diesem schmutzigen Wasser, nimmst dieses schmutzige Wasser und versuchst es irgendwie vergeblich zu filtern, ja, und irgendwie den letzten Schmutz da rauszukriegen, und du hast nicht mal richtige Filter, du hast kein Geld, Filter zu kaufen, aber das klare Wasser ist da, du nimmst es nicht, du lässt es, das ist Unwissenheit. Vielleicht nimmst du das Gute raus und wirfst es fort und behaltest das Schlechte und denkst, du hast es. Das ist, wollte ich gerade sagen, ich habe es mich getraut, aber ich sage es der Chef selber, das ist Dummheit. Hamaka, Dummheit. تأخذ من المبتدع؟ لماذا؟ Nimmst du von einem Erneuerer? الحمد لله أهل السنة ما زالوا موجودين. هل نحن الآن خلاص يعني انقرض أهل السنة؟ Die Leute der Sunna sind noch alhamdulillah da. Ja? Yani subhanallah, wir tun so, als ob die Ahl al-Sunna nicht mehr da sind. Nimm doch von den Ahl al-Sunna. هل لا يوجد أهل السنة في الأرض؟ Gibt es keine Ahl al-Sunna mehr auf dieser Erde? الحمد لله يوجد. Alhamdulillah, es gibt. في كل مكان. حتى في أستراليا. Sogar in Australien. في أمريكا. أندونيسيا. ماليزيا. في ليبيا. في المغرب. في كل مكان يوجد أهل السنة الحمد لله في كل مكان. Überall gibt es noch أهل السنة الحمد لله. لازم تجد ولو قليل. Und auch wenn es nur wenige sind, du musst sie finden, du wirst sie finden. قال ابن مسعود أيضا. الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ابن مسعود. ليست الجماعة هي الكثرة. ليست الجماعة أن يكون ما شاء الله المسجد full thousand يعني 50 5000 3000 ليس هذه هي الجماعة. الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك هكذا يقول ابن مسعود هذه مهمه جدا ابن مسعود hat gesagt die Jamaa ist was auf der Wahrheit wer auf der Wahrheit ist oder was auf der Wahrheit ist und auch wenn du alleine auf ihr bist auch wenn du alleine bist ليست الجماعه ان يكون مسجد ممتلئ die Jamaa ist nicht eine volle Moschee ليست الجماعه ان كثير من الناس يقول لك لازم يعني لا اذهب لا القي محاضره الا اذا كان المسجد ممتلئ دي جمال ist nicht wenn einer hingeht in die Moschee und sagt ich mache eine Predigt nur wenn die Moschee voll ist das ist nicht الجماعه وللاسف يفعل هذا كثير من الحزبيين und viele von den Hizbiyin könnt ihr selber analysieren die machen das sie gehen nicht in die Moschee rein wenn sie leer ist sie rufen dann an sie sagen hey wie viele Brüder gibt's 5 ja okay ich bleib in Leipzig oder so ja ولذلك لا يحذرون من البدع هم لا يحذرون من البدع und sie warnen nicht vor Erneuerung لانهم يخافون اذا حذروا من البدع أن يذهب كثير من المبتدعة ويصبح المسجد يعني فارغ. نعم. يخافون أن إذا حذروا من المبتدع أن يذهب كثير من المبتدعة ويصبح المسجد فارغ. Und sie haben Angst, sie fürchten sich davor, wenn sie in der Moschee anfangen, vor Mubtadi zu warnen, dass die Moschee leer wird und sie dann alleine sind. Ihr Ziel war, dass viele Leute sie hören. Das ist ihr Ziel. سبحان الله. إذن هم ليس عندهم إخلاص. يريدون الشهرة also, يريدون أن يكون مشهورين أن يكون معروفين نسأل الله السلامة والعافية يعني ضيعوا الاتباع وضيعوا حتى الإخلاص ضيعوا المتابعة وضيعوا الإخلاص ولا يقبل الله العمل إلا بشرطين بالإخلاص والمتابعة فإن dann wahrlich kein إخلاص weil sie bekannt werden wollen das merkt man sie wollen bekannt werden und sich zeigen und jemand der إخلاص hat ohne Mutaba'a, ohne der Sunna zu folgen, ohne der Scharia zu folgen, ist nicht akzeptiert. Und jemand, der Mutaba'a hat eventuell und kein Ikhlas hat, das ist sowieso auch nicht akzeptiert. Das reicht nicht aus. Ana andi mital, bas mital wahid. Ein Beispiel. Rajul, عنده مرض خطير. Ein Mann hat eine schlimme Krankheit. ونحن يعني نخاف أن نقول له أن عندك هذا المرض الخطير. Und wir haben Angst ihm zu sagen, du hast diese schlimme Krankheit. ماذا تعتقدون؟ ما هو الأفضل؟ Was denkt ihr, was ist besser? هل نقول له عندك هذا المرض الخطير حتى يعالج نفسه وحتى يستخرج هذا المرض؟ Nein, sagen wir zu ihm, dass er die schlimme Krankheit hat, sodass er dann auch zur Behandlung gehen kann und dass dann diese Krankheit aufhört oder weggeht? Oder wir gehen zu ihm hin und sagen, nee, das ist keine schlimme Krankheit, hab keine Angst, geh nicht hin, ist okay so, bleib so cool so und so. Und wenn er ohne Behandlung wird, ja, und ohne Behandlung bleibt, dann stirbt er. So, sogar schnell, kann er schnell sterben. إذا لابد أن نحذره رغم أن الكلام صعب نحن نسعى علينا التحذير من البدع لكن لابد أن نحذره نقول له هذا خطير انتبه رغم أن يعني المرض خطير ورغم أن يصعب علينا أن نقول له لكن لابد أن نقول له حتى يخرج هذا المرض حتى يعالج نفسه صحيح ولا Und auch wenn es schwer ist für uns, wenn es wirklich schwer aus uns rauskommt, aber wir müssen uns dazu überwinden, ihm die Wahrheit zu sagen. Du bist krank, du bist auf der Falschheit, du bist Mubtada, so um die Leute oder davor zu warnen, damit die Leute das wissen, damit er sich selber heilen kann, dieser Mensch, eventuell, wenn er es möchte. هكذا يفعل كثير من الحزبيين يقولوا للناس لا تخافوا البدع هذه ليست سيئة جدا ويعني يهونون من أمر البدع. Viele von diesen Hisbis, die sagen, nein, ihr müsst da keine Angst haben, das ist eine leichte Bid'ah und die Leute erschrecken euch nur da und macht das, könnt so weitermachen, das ist nur eine Bid'ah. Und die in Wirklichkeit, sie hintergehen die Menschen und sie beklauen sie in dieser Sache. Sie beklauen sie, sie hintergehen sie. Nicht beklauen, sondern... Bestechen ist Rishwa. Rishwa, nicht Rishwa. Nicht Rish, Achi. Rish ist beklaut. Rishwa, Achi, ist Bestechen. Rish, نعطيك مثلا سلعة انتهت صلاحيتها. نعم. بحالك وتعطيني عليها مال كثير وغششتك. نعم. أخي هنتجين أخي. هنتجين. نعم. كما قلت أنا. رش. معطيك حاجة مغشوشة. نعم. Also sie hintergehen diese Leute. Sie hintergehen sie. Sie beklauen sie. Sie sind nicht ehrlich zu ihnen. متى المغرب؟ قريب. الآن. نحتاج نتوضأ. خمس دقائق. نحتاج نتوضأ. طيب. بسرعة. Ich kann aus eigener Erfahrung reden. Am Anfang, wo ich auch bei, also ich habe am Anfang das Wissen von ECP genommen und dann später immer die Videos rein, also immer die mir die Videos reingezogen und dann habe ich eine Liebe zu denen so ist eine Liebe entstanden, weißt du, aber ach, ich habe sonst nirgends Wissen bekommen und ist so eine Liebe entstanden und später, wo ich gemerkt habe, wo sie es falsch gemacht haben, habe ich gemerkt, dass ich nicht eine Liebe zu der Person entwickeln darf, sondern Liebe zu der Sunna, zu der Wahrheit. Und es ist der Unterschied. Ich muss da differenzieren als Muslim, dass ich mich nicht eine Liebe zu der Person entwickle. Das ist jetzt eine Frage, weil sonst das ist eine Antwort. Bin ich nicht mehr neutral. Weil damit, ja, nur ich will. Okay. Weiß ich mal. Okay. Okay. Keine Antwort, ich will nicht fragen oder so, ich meine halt. Ja, okay. Dann ich muss differenzieren zwischen der Liebe zu der Person. Und eine Liebe zu der Sunna. Und da muss man differenzieren können. Weil am Anfang habe ich sie gemocht. Abu Enes, وكذلك وكلام دباخ. ويعني سبحان الله يعني بعد الوقت سمع العلماء ردوا عليهم وتركهم تركهم. جزاه الله خير. رجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. حبا للحق يعني. قال ابن القيم الهروي شيخ الإسلام الهروي حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. قال هذا ابن القيم لما رد على الهروي في بعض صوفياته. رد ابن القيم رحمه الله على الهروي في مدارس السالكين. رد على الهروي لما وقع في بعض الصوفيات. فقال ابن القيم شيخ الإسلام الهروي أبو ذر الهروي حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. ابن القيم hat رد gemacht über الهروي danach hat gesagt شيخ الإسلام الهروي ist lieb, also wir lieben, wir mögen ihn, aber die Wahrheit, die lieben wir mehr. Die Wahrheit lieben wir mehr als ihn. Na? Einer, tfaddal. Ich habe eine Frage bezüglich des Tauhid. Und zwar gibt es ja diesen Hadith, wo der Prophet, jetzt sinngemäß, ich weiß nicht mehr genau, aber ihr kennt den, wo er gesagt hat, ich werde so lange die Menschheit bekämpfen, bis sie bezeugen, La ilaha illallah, und dass ich der Prophet bin. Wie ist dieses Wort Kampf jetzt gemeint? الحاكم المسلم إذا كان الناس والعياذ بالله وقعوا في الشرك فيدعوهم إلى الله ويبين لهم التوحيد، لكن إذا كان هناك طائفة بقت على الشرك يستطيع الحاكم المسلم إذا هم أصروا على الشرك يستطيع أن يقاتلهم. الحاكم المسلم اللي عنده قوة وعنده قدرة على الجهاد، يعني طائفة من المسلمين تأتي ببدع وتقع في الشرك أو ترفض إقامة الصلاة أو ترفض إيتاء الزكاة أو ترفض صوم رمضان أو ترفض الحج، يقولون نحن لا نحج، فيقاتلهم مثل ما قاتل أبو بكر أهل الردة، مثل ما قاتل أبو بكر مانعي الزكاة. فهذا إذا كان طائفة من المسلمين امتنعت من إقامة شعيرة من شعائر الله يستطيع الحاكم المسلم أن يقاتلهم. في الأول يدعوهم، لكن بعدين إذا أصروا وكان عندهم قوة يقاتلهم. Es ist so, dass im islamischen Staat, die Antwort darauf ist so, dass im islamischen Staat, wenn der Hakim Muslim ist und dort noch Leute sich Individuen aufhalten, oder zum Beispiel als allererstes, man gibt Nasiha, er gibt Nasiha, dieser Hakim. Er sagt, man hört auf damit, hört auf mit diesem Schirk und hört auf mit diesem Kufr, dann passiert euch nichts. Und wenn sie aber trotzdem auf diesem Schirk und Kufr bleiben, also weiterhin ungläubige Sachen machen, dann ist es erlaubt für diesen Herrscher, sie zu töten, auch wenn sie, wie Abu Bakr es gemacht hat, bekämpfen. Ja. Auch wenn Abu Bakr, wie es gemacht hat, er hat sie bekämpft, wenn sie keine Zakat gegeben haben, und man darf auch, wenn sie kein Hajj machen, wenn sie das Gebet verlassen und so weiter und so fort. Und der hat die Abtrünnige vom Islam getötet. طبعا إذا كان طائفة والعياذ بالله مثلا طائفة صوفية تفعل الشرك وكذا، والحاكم المسلم بين لها وأرسل لها العلماء وهم أصروا على الشرك واستمروا عليه، يستطيع الحاكم المسلم أن يقاتلهم، مش يقتلهم، يقاتلهم يعني لا يلزم أن يقتلهم، يقاتلهم يعني قد يقتل بعضهم، يقاتلهم. Also wenn es zum Beispiel so ist, dass zum Beispiel eine sufistische Gemeinschaft noch da ist und sie will sich nicht bessern und sie bleibt auf ihrem Schirk und auf ihrem Kufr fest beharrt, dann ist es für diesen Herrscher erlaubt, sie zu bekämpfen. Und der Sheikh sagt mit Qatil in Yuqatilahum ist auch gemeint, dass er ein paar von ihnen tötet. Also ja, einfach, er bekämpft sie. Also er sagt, das heißt, bekämpft nicht tötet. Und Pult Abdul Halim. Vielleicht tötet er einige davon. Pult Abdul Halim. Ich habe gesagt, bekämpfen und ein paar von ihnen töten. Ach, wie? Koito, Reko.